Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? In den Niederlanden hat ein Gericht entschieden, dass Facebook bestimmte Daten herausrücken soll, die Aufschlüsse über einen Täter geben können. In diesem Fall, dieser Tat, geht es um einen Fall von Revenge-Porn, also Rache-Porn. Da wurde ein Filmchen hochgeladen, wo ein Mann und eine Frau beim Sex gesehen werden. Und das sollte offensichtlich der Frau schaden. Aber der Mann, der zu sehen ist, sagt, ich war das nicht. Den Fall schauen wir uns mal genauer an, zusammen mit unserem Netzreporter Michael Gessert. Da hat eine Frau geklagt. Wer denn genau und worum ging es vor allem? Ja, geklagt hatte eine Chantal, so hat sie sich auch selbst im holländischen Fernsehen eben genannt oder zu erkennen gegeben. Und die ist aus dem kleinen Städtchen Werkendam da. Die ist jetzt 21 und in diesem Filmchen, was da hochgeladen worden ist, da befriedigt sie ihren damaligen Freund halt oral. Ob da sonst noch was drauf zu sehen ist, weiß ich jetzt selbst nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß auch nicht genau, ob der Mann da richtig zu erkennen ist. Auf jeden Fall ist das Filmchen bei Facebook eingestellt worden und zwar Ende Januar. Und das ist aber bereits 2011. Aufgenommen worden. Also aufgenommen vor 4 Jahren schon, da war Chantal nach unserer Rechnung dann also 17, also noch minderjährig. Genau, und das ist natürlich eine ganz heikle Geschichte. Das macht die Sache sozusagen juristisch noch brisanter, als sie dann ohnehin schon ist. Und da gibt es ja auch normalerweise dann kein Vertun irgendwie. Das Problem ist jetzt einfach nur, dass jetzt Chantal oder ihr Anwalt auch nach aller Lebenserfahrung jetzt davon ausgehen, dass es eben der Ex-Partner war, also der Ex-Freund, der das jetzt hochgeladen hat. Das ist eben der klassische Revenge-Porn-Fall irgendwie. Aber dieser Mann sagt eben, ich war das nicht. Und deswegen hat also gestern das Gericht Facebook dazu verurteilt, also binnen 2 Wochen sämtliche Daten herauszurücken, die also irgendwie dazu beitragen könnten, eben den wahren Täter, der diesen Account eingerichtet hat, eben herauszufinden. Und das sind dann eben zum Beispiel die Zeit, das sind die ganzen Daten, die dabei bei der Anmeldung angegeben worden sind. Das ist auch die IP-Adresse. Und wenn Facebook das alles nicht liefert, dann soll sogar ein externer Ermittler eingesetzt werden, der auf den Facebook-Server nach den Datenspuren dann suchen soll. Jetzt behauptet aber Facebook, sie hätten diese Daten nicht mehr. Und das wiederum klingt irgendwie komisch, wo wir doch eigentlich immer darüber reden, dass Facebook eigentlich, selbst wenn man sein Profil gelöscht hat, alles über einen noch speichert für Ewigkeiten, was da mal so vorhanden war. Ja, das ist eigentlich unsere bisherige Erfahrung. Das ist ja auch klassisch so der Fall eben von dem bekannten Facebook-Kritiker Max Schrems da aus Österreich, den wir schon oft im Programm hatten. Der hatte ja mal ursprünglich von seinem Account die Daten angefordert und da waren ganz viele Sachen, die er schon gelöscht hatte, eben noch da. Also insofern ist das jetzt ein bisschen überraschend. Ist das denn irgendwie technisch glaubwürdig, diese Aussage von Facebook? Also kann es irgendwie doch sein, dass die recht haben? Ja, also die haben es jetzt ausdrücklich behauptet, da kann ich jetzt erstmal so nichts sagen, aber technisch ist es natürlich relativ, also für mich jetzt sehr überraschend. Das ist ja so gewesen, Facebook hat diesen Account direkt im Februar relativ schnell gelöscht, verstößt natürlich gegen die Nutzungsbedingungen, ist ganz klar. Da hat man das Video und den Account gelöscht und dann sagt das Unternehmen, das sei halt ein radikales Löschen gewesen, aber muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch sowas wie automatische Backups oder so weiter, die auch normalerweise über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden. Also ich bin da skeptisch, ich bin aber auch skeptisch, ob man Facebook jetzt das Gegenteil beweisen kann. Und ich bin auch sehr skeptisch, ob die externe Experten an ihre Server ranlassen. Also es könnte sein, dass Chantal, die junge Frau, zwar natürlich ein gutes Recht hat zu klagen, aber dass sie wahrscheinlich kein Recht bekommen wird und keine Antwort. Also zumindest über diese Facebook-Spur, da bin ich momentan ein bisschen skeptisch. Das bleibt aber ein spannender Fall. Auf jeden Fall, was feststeht eben, die Betroffene, die leidet da sehr unter diesem Vorfall, unter ihrer unfreiwilligen Berühmtheit. Und man muss einfach sagen, das Video ist nach wie vor im Netz auffindbar. Das ist hier auf den Seiten geschrieben und ich habe auch vorhin mal selbst gesucht hier nur und dann habe ich festgestellt, ich bin nicht der Einzige, der danach sucht. Also in einschlägigen Seiten sind ganz viele Suchen nach diesem Video und da kann man echt nur sagen, also man sollte eigentlich wirklich drastische Strafen für dieses Revenge-Porn fordern, weil das zumindest ein Abschreckungseffekt ist, weil im Grunde genommen der Schaden, der ist da quasi irreparabel. Und man muss aber sagen, das ist jetzt auch zum ersten Mal passiert, dass ein Gericht Facebook zur Herausgabe von solchen Daten verdonnert hat. Das ist meines Wissens das erste Mal, aber wie gesagt, die Frage ist, ob da wirklich effektiver bei rauskommen wird. Vielen Dank. Infos von Michael Gessert zu dem Fall aus den Niederlanden, wo ein Gericht Facebook dazu verdonnert hat, bestimmte Daten herauszurücken, um eben herauszufinden, ob ein bestimmtes Amateur-Pornofilmchen von einer bestimmten Person hochgeladen wurde oder nicht. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?